Too Little, Too Late, Doug Sam von der CD Dreamin' at Midnight. Am Schlagzeug sitzt übrigens, beziehungsweise saß bei dieser CD der Creedence Clearwater Revival Schlagzeuger Doug Clifford. Sein Sohn Sean war dabei und sein anderer Sohn, das erwähnte ich, Shandon, auch von der CD, wie gesagt, Dreamin' at Midnight. Und wie gesagt, die ersten drei Songs dieser CD sind so wie eben gehört, also so wie man Doug Sam kennt, beziehungsweise wie man seine vermutet. Und dann ab Song 4 passiert etwas Merkwürdiges. Es wird Hard Rock, Los Angeles Hard Rock, relativ steril, relativ merkwürdig. Einen dieser Hard Rock Songs, den hören wir uns an. Und der heißt You Don't Know How Young You Are, Doug Sam.